eine Stadt in 60 Sekunden. Heute Augsburg. Was als römisches Militärlager begonnen hat, ist heute ein Puppenparadies. Oder zumindest so ähnlich. Im Jahr 15 vor Christus gründeten die Römer Augsburg, weil der Standort strategisch gut lag. Ganze 3 Flüsse fließen durch Augsburg. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt insgesamt 10-mal bombardiert, weil einige wichtige Rüstungsunternehmen, darunter ein U-Boot-Motorenproduzent, in Augsburg ansässig waren. Auch einige Berühmtheiten kommen aus Bayerns drittgrößter Stadt. Leopold Mozart, der Vater von Wolfgang Amadeus, erblickte hier das Licht der Welt. Und noch ein Musiker, Sänger Andreas Burani, kommt aus Augsburg. Ein weiterer Faktor, der den Bekanntheitsgrad der Stadt seinerzeit und bis heute steigerte, ist die Augsburger Puppenkiste, die 1948 zum ersten Mal ein Marionettenstück präsentierte. Übrigens, Augsburg ist die einzige deutsche Stadt mit einem eigenen Feiertag. Außerdem besitzt die Stadt mehr Brücken als Venedig. Eine Stadt in 60 Sekunden.